Omen sagt, du weißt, dass du dich blamierst. Bleib im Takt, und wenn du das nicht kapierst, dann tut's mir leid für dich. Ich such ein Vibe für dich, du bist jetzt schwul, ach du bist so blöd zum Scheißen, Bitch. Und ja, ich geb's zu, ich hab nen weichen Kern, doch meine Stimme ist so hart, als ob sie aus Eisen wär. Ich bleib der Straße treu und rappe für die Kiss. Du bist der Tonte und weiß, ich schreib die Hits. Okay, okay, check, das ist ein neuer Anfang auf Rap. Was willst du sein? Du kannst ja nicht Step aus dem Rap. Und ihr seht wie Leichen aus, hab keine Ahnung. Wir gehen da in ein Waisenhaus. Wir haben die Schnauze voll von Österreich, wir reißen aus. Und sind die Hater egal, wir scheißen drauf. Wir bringen aus dem Rap, ganz davor und lehn nicht zurück. Und da hören's aus Style, Junge, wir gehen nicht zurück. Austro-Rap, Hip-Hop auf deutscher Sprache, scheiß auf die Hater. Ich hol wie Sklaven, das ist kein normaler Shit, das ist Austro-Rap-Sache. Du verstehst diesen Style nicht, ich baue für Kacke. Ich rappe mein Shit, bis keiner mehr steht. Du willst es auch rappen, doch deine Rhymes fehlen. Austro-Rap, Hip-Hop auf deutscher Sprache, scheiß auf die Hater. Ich hol wie Sklaven. Austro-Rap, Hip-Hop auf deutscher Sprache, scheiß auf die Hater. Ich hol wie Sklaven, das ist kein normaler Shit, das ist Austro-Rap-Sache. Du verstehst diesen Style nicht, ich baue für Kacke. Ich rappe mein Shit, bis keiner mehr steht. Du willst es auch rappen, doch deine Rhymes fehlen. Austro-Rap, Hip-Hop auf deutscher Sprache, scheiß auf die Hater, ihr holt mich klar für.